Jo, Mai, was bist denn du für einer? Bam, Alter, ich bin ein Krocher. Ein Krocher? Schaust mal aus wie ein Schurchblattler. Okay. Reis an die Muck. Krocher? Schaust mal aus wie ein Schurchblattler. Mai,